In Pfützen, auf Waldwegen oder kleinen Teichen kann man mit etwas Glück eine Gelbbauchunke entdecken. Ihren Namen verdankt sie ihrer gefleckten Unterseite. Zur Balzzeit pumpen sich die Menschen um ein Vielfaches ihres Körpervolumens auf und geben diese sonderbaren Pfeiftöne von sich.